Ich war 30 Jahre selbstständig, bei der LKH privatversichert, Landeskrankenhilfe Lüneburg. Und 2001 sind die so teuer geworden und ich konnte mir nicht mehr leisten. Sie können zum Arzt gehen, wenn Sie bezahlen können. Na, aber wenn Sie nicht bezahlen können, dann behandelt sich kein Arzt. Was das Schlimmste war, jeden Monat Buchsa-Betrag. Ich stehe jetzt da mit 1100 Euro Schulden und die kann ich ja von dieser Rente nie bezahlen. Und dann hat die AOK mir mitgeteilt, sie dürfen nicht zum Arzt gehen, da meine Ansprüche alle ruhen. Ich habe viel mal aufgemacht, ne? Vor 6-7 Jahren hier in Deutschland. Ich habe Gewerbe aufgemacht, aber Chef hat mir Geld nicht bezahlen und ich hat Firmen zugemacht. Und jetzt keine Arbeit, keine Versicherung, gar nichts. Ich war ja beim Kardiologen und da haben sie dann festgestellt, da müssten Bypässe rein, aber sie könnten das nicht machen, weil ich nicht zahlen kann. Also gewissermaßen haben sie mir da ein Todesurteil ausgestellt. Rausgefallen. Leben ohne Krankenversicherung. Ein Feature von Dorothea Brummann. Im Schatten der mächtigen Marienkirche in Bad Segeberg spielen Kinder mit ihren Müttern auf einer großen Grünfläche oder toben unter den wachsamen Augen ihrer Erzieherinnen herum. Der Parkplatz, gleich neben der Backsteinbasilika, ist voll belegt. Es ist Markttag, wie an jedem Mittwoch. Passanten mit gefüllten Taschen und Körben schlendern vorbei. Kinder schlecken Eis aus großen Waffeltüten. In die Sonne blinzelnde Müßiggänger schlürften Latte Macchiato in einem der schicken Straßencafés, in denen bei diesem schönen Wetter kein Tisch mehr frei ist. Nur 100 Meter weiter endet die sorglose Konsumwelt. Uwe Denker schließt die Tür des roten Backsteinhauses auf. Die Alarmanlage ist deaktiviert. Durch einen schmalen Flur führt er mich in einen Behandlungsraum mit Schreibtisch, Medikamentenschränken, Untersuchungsliege, Mikroskop und allerlei Gerätschaften, die man in jeder Hausarztpraxis findet. Das Mobiliar ist im Grundteil gespendet. Die Stühle stammen aus einer gynäkologischen Praxis aus Hallinghafen. Die Liege hat ein Internist uns gespendet. Die Schränke sind Bundeswehrbestand. Eine aufgelöste Sanitätseinheit hat uns die überlassen. Diese Schränke sind Küchenschränke, Küchenmöbel. Ein großes Möbelhaus hat uns die günstig überlassen. Nur wer genauer hinsieht, erkennt, dass der Schreibtisch farblich nicht ganz zu den Schränken passt und es sicherlich auch schon modernere Untersuchungsliegen gibt. In den nächsten Stunden wird Uwe Denker zusammen mit zwei Helferinnen Menschen behandeln, denen das egal ist. Sie hätten kein Geld für überflüssigen Schnickschnack, erklärt der Allgemeinmediziner und Kinderarzt. Sie könnten sich die eigene Gesundheit schlicht und einfach nicht leisten. Nicht versichert heißt im Endeffekt, wenn man krank wird, fällt man in einen tiefen Abgrund. Für unsere Region hier ist es die sogenannte Mittelschicht, die betroffen ist. Das sind also die Handwerksmeister, das sind Journalisten, es sind Heilpraktiker, es sind Ingenieure, also häufig eben selbstständig gewesene Leute, die zum Teil auch selbstständig sind, ihr Geschäft noch haben, aber eben nicht versichert sind und die Prämie nicht bezahlen können. Uwe Denker ist mit seinen ärztlichen Mitstreitern für Menschen da, die in anderen Praxen ohne Krankenkarte schon bei der Anmeldung abgewiesen werden. Diese Menschen haben seit Jahren keine Krankenkassenbeiträge mehr gezahlt, haben enorme Schulden bei den Versicherungen, sodass ihre Leistungsansprüche ruhen. Oder sie haben schlicht und einfach gar keine Krankenversicherung mehr, weil ihr Einkommen zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel ist. Von hier oben bis da runter und rechts rüber. Frank Richter, ein schlanker, drahtiger Mann in schwarzen Hosen und kariertem Holzfällerhemd, ist mit seinem Mountainbike zur Sprechstunde geradelt. Das sei nicht nur gesünder, sondern spare auch Fahrtkosten. Der 66-Jährige ist Rentner. Das heißt in seinem Fall allerdings nicht Golf spielen, Kreuzfahrten machen, Müßiggang pflegen. Bei ihm gehe es ums nackte Überleben, erzählt der ehemalige Kellner. Weil meine beiden Arbeitgeber mich 21 Jahre lang nicht ausreichend keine Sozialabgaben gezahlt haben. Das habe ich nicht gewusst. Nein. So, und dann stand ich plötzlich da mit 192 Euro Rente. Nun ist es ein riesenlanger juristischer Weg, das nachzuweisen, was sie nicht gezahlt haben. Ich muss noch so Rentensachen nachreichen und ich versuche, an diese Rentenblätter zu kommen, damit sich meine Rentenansprüche erhöhen. Wenn sie sich erhöhen, bin ich dann über einen gewissen Satz, dann bin ich wieder krankenversichert. Die 152 Euro Beitrag, die er als Rentner für seine Krankenversicherung zahlen müsste, kann er von dieser Minirente nicht erübrigen. Es reicht hinten und vorne nicht. Der Mann mit dem Basecap, der beim Lächeln Zahnlücken entblößt, schafft das nur mit Hilfe von Freunden, Hilfsorganisationen und anderen Mildtätigen. Wie lange das noch so geht? Ratloses Schulterzucken. Frank Richter leidet an den Folgen eines Autounfalls. Ohne eine gültige Krankenversicherung kann er die nicht richtig behandeln lassen. Er sei beileibe nicht zimperlich, sagt der Rentner. Obwohl es manchmal wirklich wehtue, treibe er Sport. Bewegung soll ja gut sein. Nur, wenn es gar nicht mehr gehe, nehme er die Tabletten von Dr. Denker. Doch manchmal packe ihn die Angst, gesteht er. Es ist eine unheimliche Belastung, weil man nicht genau weiß, was passiert täglich. Wenn was passiert, was machst du dann? Und dieses Bild hat man ständig vor Augen. Denn wenn ich krankenversichert bin, dann weiß ich, ich gehe zu meinem Hausarzt oder ich gehe zu einem Arzt oder rufe einen Rettungsdienst an. Jetzt weiß ich eigentlich gar nichts. Darf ich überhaupt, wenn irgendwas mit mir ist, was mein Leben bedroht, überhaupt den Rettungsdienst anrufen? Wer übernimmt das? Und. Also es ist schon kein psychischer guter Zustand. Im Notfall wird er behandelt, auch im Krankenhaus behandelt. Notfall heißt also akuter Schmerzzustand oder starke Blutung oder eher ein lebensgefährlicher Notstand. Dann wird er behandelt, auch stationär aufgenommen. Aber die Rechnung kommt, garantiert. Die Rechnung hat er zu bezahlen. Uwe Denker hat jahrelang in einer Klinik gearbeitet, ehe er sich als Allgemeinmediziner und Kinderarzt niederließ. Den grauhaarigen, freundlichen Mann, der es in seiner Praxis mit braven Kindern, aber auch mit kleinen Monstern zu tun hatte, bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Doch wenn der seit 6 Jahren pensionierte Mediziner von den Erkrankungen seiner Patienten erzählt, verlässt ihn schnell seine Gelassenheit. Es sind eigentlich akute, eigentlich lebensbedrohliche und lebensverkürzende Erkrankungen. Es ist die arterielle Verschlusskrankheit des Beines, wo der Patient nicht mehr gehen konnte. Es ist der Herzinfarkt, wo Herzkranzgefäße verschlossen sind. Es sind akute Erkrankungen oder chronische Erkrankungen, die Folgeschäden haben. Also Zuckerkrankheit, die dann schon zu Nervenschäden in den Beinen geführt hat oder zu Sehschäden und dergleichen. Dank Dr. Denker kann ich sagen, lebe ich noch. Na, ich habe 4 Bypässe bekommen und der Arzt, der mich operiert hat, der hat gesagt, diesen Sommer hätten Sie nicht mehr überlebt. Und das war ja auch so. Ich war ja beim Kardiologen und da haben sie dann festgestellt, da müssten Bypässe rein, aber sie könnten das nicht machen, weil ich nicht zahlen kann. Und da haben sie mir dann mitgeteilt, also sie könnten mich nicht operieren. Also gewissermaßen haben sie mir da ein Todesurteil ausgestellt. Richard Müller, der hier nur Richard Müller heißt, weil er nicht erkannt werden will, erzählt fast emotionslos. Der 57-Jährige darf sich nicht aufregen. Als der ehemalige freie Mitarbeiter eines Verlages die hohen Beiträge seiner privaten Krankenversicherung nicht mehr bezahlen konnte, fiel er aus der medizinischen Versorgung heraus und konnte sich nicht mehr behandeln lassen. Der Mann mit dem Rauschebart erzählt von seiner Odyssee auf der Suche nach kostenloser medizinischer Hilfe. Zunächst habe er in seiner Heimatstadt angeklopft, bei der Malteser Migrantenmedizin zum Beispiel. Und die haben gesagt, also vor mir kam jemand aus dem Behandlungszimmer und sagte, sind Sie Deutscher? Ich sage, ja. Ja, dann machen Sie sich mal keine weiteren Gedanken, Sie werden hier nicht behandelt. Weil da werden ja tatsächlich nur Ausländer behandelt, aber keine Deutschen. Und dann, als ich drin war, da sagte der Arzt dann aber auch, ja, tut mir leid, wir können hier Blutdruck messen und ich kann Ihnen Blut abnehmen und so. Aber das war es dann auch schon. Und so bin ich dann da eben auch nicht behandelt worden. Also ich habe viele Dinge probiert, rumtelefoniert. Und im Internet gesucht und da stand dann eben Dr. Denker. Die dringend benötigte Bypass-Operation wurde erst von Dr. Denkers Praxis ohne Grenzen finanziert. Auch eine Anschlussbehandlung haben sie hier ermöglicht. Die Mitarbeiter falschen dafür mit Krankenhausverwaltungen um günstige Tarife, handeln Ratenzahlungen mit den jeweiligen Krankenkassen aus, organisieren Benefizveranstaltungen und erhalten von den großen Kirchen die Kollekte, aber auch anonyme Spenden. Das Geld wird dringend gebraucht. Also jetzt bin ich hier, weil ich mir die Medikamente ja auch nicht leisten kann. Na, also komme ich hierher und bekomme von Dr. Denker die Medikamente. Da kostet ein Medikament für einen halben Monat schon fast 50 Euro. Also im Monat wäre ich dann 100 Euro mit den anderen Medikamenten zusammen. Also das könnte ich gar nicht aufbringen. Wenn er chronisch krank ist, muss er 1% seines Einkommens erstmal bezahlen, bevor er dann frei ist von Medikamentenzuzahlungen. Heißt so ungefähr 50 Euro. Und diese 50 Euro haben manche nie über. Das kann sich auch nicht über. In Deutschland sterben von Armut betroffene Männer im Schnitt 12 Jahre früher als Wohlhabende. Das hat der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert festgestellt, der über den Zusammenhang von Armut und Krankheit geforscht hat. Dass es in einem reichen Land wie Deutschland, das europaweit als Vorbild gilt, noch Armut gibt, sogar Menschen, die sich keine Krankenversicherung leisten können, empört Uwe Denker. Kein Patient sollte auf Menschen wie ihn angewiesen sein. Das ist verstößt ja gegen unsere Ethik. Das ist ja völlig, entspricht ja nicht dem, für das wir mal angetreten sind. Nicht? Hier wird jedermann ohne Diskriminierung gleich behandelt. Das spielt gar keine Rolle, ob schwarz, grün oder gelb oder auch die politische Gesinnung spielt gar keine Rolle. Freund und Feind werden behandelt. Das ist ja der ärztliche Auftrag. Also wir arbeiten hier wirklich aus christlichem Antrieb im Sinne des barmherzigen Samariters, wenn Sie so wollen. Uwe Denker hat das kostenlose medizinische Hilfsangebot Praxis ohne Grenzen genannt. Und wenn man ihn darauf anspricht, lächelt er spitzbübisch. Der Name ist bewusst eng an die weltweit vor allem in Notstandsgebieten tätige Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen angelehnt. Vor 30 Jahren, sagt der Allgemeinmediziner, wäre er beinahe selber als tatendurstiger Jungmediziner nach Kalkutta oder Lambarene gegangen. Irgendwie war aber nie der richtige Zeitpunkt. Und jetzt sei er zu alt. Aber auch hierzulande gäbe es viel zu tun. Ich habe gesagt, wir machen das für ein Jahr zur Probe. Und wenn es nach einem Jahr nicht geht, machen wir den Laden wieder zu. Und das war gar nicht möglich nach einem Jahr. Es stellt sich etwas anderes heraus. Es stellt sich heraus, dass es gut wäre, auch woanders, an anderen Orten, dann solche Praxen zu haben. Und so haben wir inzwischen 6 Praxen in Schleswig-Holstein. Auch in München, Berlin, Stuttgart und vielen anderen Orten der Republik kümmern sich die Ärzte der Welt, die Malteser Migrantenmedizin und ähnliche Organisationen um Menschen, die keinen Zugang zu medizinischer Hilfe haben. Die Unterstützer sammeln Brillen für Bedürftige, wie der Ulmer Augenarzt Hans-Walter Roth, oder eröffnen gar eine komplette Poliklinik, wie Gerhard Trabert in Mainz. Der Bedarf an solchen Hilfen ist enorm. Offiziell leben in Deutschland 137.000 Menschen ohne gültige Krankenversicherung. Gesundheitsexperten schätzen die Dunkelziffer weitaus höher. Uwe Denker. Also nach meiner groben Schätzung müssen es etwa 1% der Bevölkerung sein, die hier in Deutschland leben, die nicht versichert sind oder nicht ausreichend versichert sind, die Zuzahlungen nicht leisten können, die Medikamentenzuzahlungen nicht machen können. Und das wären ja 800.000. Eigentlich dürfte es Menschen ohne Krankenversicherung gar nicht geben. Seit 6 Jahren existiert die allgemeine Versicherungspflicht. Das heißt, die gesetzlichen Krankenkassen müssen jeden Antragsteller aufnehmen. Das gilt seit 2009 auch für die Privaten. Doch die Wirklichkeit, sie ist nicht so. Man überprüfe Anträge immer wieder, lege die dann beiseite und warte ab, erzählt Richard Müller von seinem schon 6 Jahre dauernden Kampf um eine Krankenversicherung. Ja, erst hatte ich eine Sportschule, da war ich privat versichert. Ich habe dann aufgehört mit der Sportschule und ja, bin dann arbeitslos geworden. Und da war ich bei der AOK. Habe dann im Verlag gearbeitet, als freier Mitarbeiter. Und wir haben dann nie so viel verdient, dass das dann für eine Versicherung reichte. Das reichte man gerade zum Leben, aber nicht, um 630 Euro Versicherung zu bezahlen. Ja, und jetzt werde ich nicht wieder in den Krankenversicherung angenommen. Weder die private Krankenversicherung wollte mich haben, noch die AOK. Die AOK sagt, das war eine Scheinversicherung und deshalb würden sie mich nicht wieder annehmen. Das Beschäftigungsverhältnis, das zur Versicherungspflicht geführt hat, soll nur auf dem Papier bestanden haben. Eine Gefälligkeit eines Bekannten, die lediglich darauf gezielt habe, ihm eine Pflichtversicherung zu verschaffen. So der Vorwurf der Krankenkasse. Also es wäre damals, als ich arbeitslos war, die 8 Monate, wäre das nur eine Scheinversicherung gewesen. Und da frage ich mich natürlich, eine Scheinversicherung. Entweder ich bin versichert oder ich bin es nicht. Ich war damals auch beim Zahnarzt und das wurde bezahlt. Also wie kann das eine Scheinversicherung gewesen sein? Die haben unendliche Ausreden. Es seien keine ausreichenden Sozialabgaben geleistet worden und somit sei eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenkasse unmöglich, sagt die Krankenkasse. Bliebe die Rückkehr in die private Krankenversicherung. Richard Müller, der über Jahre dafür die Beiträge nicht aufbringen konnte, müsste die seit der Einführung der Versicherungspflicht angefallenen Beiträge nachzahlen. Dann würde er wieder als Mitglied aufgenommen. Doch das Geld dafür hatte er früher nicht und er hat es jetzt auch nicht. Und so häufen sich die Schulden. Verstärken die finanzielle Not, ohne dass er eine Aussicht auf eine reguläre Krankenversicherung hat. Die Zentral sagt, wir nehmen Sie wieder an, wenn Sie 7.000 Euro zahlen, einmalig. Und dann nehmen wir Sie wieder an. Und dann kostet das im Monat aber 630 Euro. Wer soll denn das bezahlen? Und vor allen Dingen, was das Schlimmste war, jeden Monat Buchsa-Betrag. Ich stehe jetzt da mit 1100 Euro Schulden. Und die kann ich ja von dieser Rente nie bezahlen. Das ist ja nicht möglich von 192 Euro. Und dann hat die AOK mir mitgeteilt, die dürfen, wenn ich zum Arzt gehe, da meine Ansprüche alle ruhen. Das haben sie mir dreimal schriftlich mitgeteilt, dass ich keinen Arzt aufsuchen darf. Frank Richter dreht sich ebenfalls im Kreis. Der 66-Jährige ist im Streit zwischen Rentenversicherung, Sozialamt und Krankenkassen der Verlierer. Bis zur Klärung seiner tatsächlichen Versicherungsansprüche häuft er ebenfalls Beitragsschulden an. Dass diese Schuldenlast die Betroffenen zu erdrücken droht, hat auch die Bundesregierung erkannt und im Sommer 2013 Abhilfe schaffen wollen. Mit dem Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden. Künftig sollen in Deutschland gemeldete Menschen, die keiner Krankenkasse angehören, schuldenfrei von vorn beginnen können. Man müsse sich nur bis zum 31.12. dieses Jahres bei seiner Krankenkasse melden und dann greife der Schuldenerlass. So wird es jedenfalls medienwirksam unters Volk gebracht. Doch so einfach sei das eben nicht, erklärt Andreas Kurzawski von der AOK. Ein Kunde musste sich rückwirkend zum 1.4.2007 versichern. Denn unterliegt er sich auch der Gesetzmäßigkeit, was die Verjährung der Beiträge unterliegt. Sollte es so sein, dass er in diesem Zeitraum Leistungen beansprucht hat, gilt zum jetzigen Zeitpunkt der Erlass nicht. Das heißt, in dem Fall bleiben auch die Beitragsschulden bestehen. Sollte er Leistungen in Anspruch genommen haben? Wie soll das gehen? Ohne Krankenversicherung gab es doch keine Behandlung. Wir haben ja vorhin über diese Akutbehandlung gesprochen, diese Notfallbehandlung. Da in dem Bereich kann es natürlich sein. Oder Sie haben einen Unfall und werden dann in der Klinik stationär behandelt. Und es ist kein Arbeitsunfall, sondern ein sogenannter normaler Unfall. Ja, dann entstehen Krankenhausbehandlungskosten. Und das ist dann auch so eine Akutbehandlung. Ja, und das muss die Krankenkasse dann zahlen, obwohl keine Beiträge bezahlt worden sind. Bei Richard Müller und Frank Richter, so der Fachanwalt für Versicherungsrecht Jan-Uwe Mauksch, komme hinzu, dass sie bereits über 55 Jahre alt sind. Dieses Alter ist eine Art Schallmauer, ab der man es ganz schwer hat, in eine Krankenkasse zurückzukommen. Das liegt an dem hohen Krankheitsrisiko. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung gäbe es für sie eine Chance, auch mit über 55 wieder aufgenommen zu werden. Sie müssten in einer versicherungspflichtigen Tätigkeit angestellt werden. Aber wer nimmt jemanden in diesem Alter? Eine andere Möglichkeit ist die freiwillige gesetzliche Versicherung. Aber auch hier werden hohe Beiträge fällig. Und womit soll man die bezahlen? Bleiben also die privaten Kassen. Irgendwelche Erkrankungen hat es immer gegeben. Und die sind ja beim Abschluss eines privaten Krankenversicherungsvertrages anzugeben. Danach werden sie gefragt. Nach den Gesundheitsstörungen, Behandlungen in den letzten 10 Jahren. Und dann kann es ihnen passieren, dass sie überhaupt gar nicht genommen werden von dem privaten Krankenversicherer. Weil der sagt, dieser Versicherungsnehmer wird mir zu teuer. Verschweigen gehe nicht, schiebt der Fachanwalt nach. Und helfe auch nicht. Im Leistungsfall prüft dann der private Krankenversicherer nach, ob die Angaben vollständig und richtig waren. Und wenn ein privater Krankenversicherer irgendwie rausfindet, dass bei diesen Gesundheitsangaben nicht alles angegeben wurde, dann folgt die Kündigung auf dem Fuß. Und auch solche Personen fallen dann unter Umständen ganz aus der privaten Krankenversicherung raus, weil sie keine mehr bekommen. Privatversicherten soll deshalb ein sogenannter Notlagentarif helfen. Er kostet 100 bis 125 Euro im Monat und deckt wirklich nur die Notfallbehandlung ab. Das ist aber für die, die dauerhafte Zahlungsschwierigkeiten haben, immer noch zu teuer. Zu hoch. Bei mir nicht mehr so. Ich habe jetzt keine Tablette. 85 zu 95. Nochmal. Keine Tablette genommen? Nee. Warum? Aber bei mir Kopfschmerzen. Kannst du mich was von Kopfschmerzen? Doch, geben? Tablette, zu hoch Blutdruck. Ach so. Nee, nicht vergessen. Am Straßenrand, gleich neben dem Hinz und Kunz, einem Treffpunkt für Obdachlose, parkt ein Krankenwagen. An der offenen Seitentür stehen ein paar geduldig wartende Menschen. Die mobile Hilfe Hamburg kümmert sich ebenfalls um Nichtversicherte, meist Obdachlose, aber auch Hartz-IV-Empfänger und andere am Rande der Gesellschaft Gestrandete. Der Mediziner Stanislav Nauka hat gerade einer kleinen Frau mit bunter Wollmütze den Blutdruck gemessen. Er kann sie gerade noch ermahnen, ihre Tabletten regelmäßig zu nehmen. Dann springt sie schon wieder aus dem Wagen und stürmt los. Nur ein paar schnell hinterhergerufene Brocken Schulrussisch bewegen sie zu bleiben und zu erzählen, dass sie als ehemalige Klavierlehrerin eigentlich eine Krankenversicherung hat. Und warum gehen Sie trotzdem hierher? Aber sie sind so freundliche Leute sind und brauchen sie keine Schlange stehen und was. Nun ja, ich bin keine Rentnerin. Hör bitte. Aber ich nehme keine Tabletten. Mhm. Niemand, weißt du, ich bin Sibirska, Babuschka und dann. Ja, freundliche Leute. Natürlich aber kein Geld. Staninauka kennt die Frau schon lange. So wie fast alle, die zur mobilen Hilfe kommen. Wir behandeln eigentlich alle, die kommen und alles, was kommt. Und da sind natürlich deutsche Obdachlose, aber, muss ganz ehrlich sagen, in den letzten 2-3 Jahren deutlich weniger. Wir haben viele polnische Bürger, nicht nur Obdachlose, auch die hier arbeiten, zum Teil sogar schwarz, die dann zu uns kommen, weil sie keine Versicherung haben. Dann haben wir viele Rumänen und Bulgaren momentan, Ungarn, Slowaken, aber auch seit kürzestem viele Afrikaner oder aus Afrika kommenden Flüchtlinge, Migranten. Wir haben auch bei uns Leute, die nicht versichert sind, die hier im hiesigen Land arbeiten, selbstständig sind, die keine Versicherung haben oder die aus irgendeinem Grund für 2-3 Monate ohne Versicherung dastehen und Akuthilfe brauchen. Seit fast 17 Jahren ist Stanislav Nauka mit der mobilen Hilfe in Hamburg unterwegs. Die ursprünglich für Obdachlose gegründete fahrende Ambulanz nehmen heute immer mehr Nichtversicherte, Illegale und Menschen, die von einer kleinen Rente leben, in Anspruch. Es kommen aber auch Hartz-IV-Empfänger, bei denen die 16,42 Euro, die im Regelsatz für Gesundheitspflege vorgesehen sind, nicht reichen. Die Ärzte von der mobilen Hilfe helfen allen. Egal, ob sie eine Krankenkassenkarte haben oder nicht. Allerdings, erklärt der Mediziner, könnten einige Nichtversicherte eigentlich versichert sein. Sie müssten nur ihren versicherten Status klären. Aber die schaffen es ja nicht mal zum Sozialamt zu gehen und irgendwelche Gelder zu beantragen. Die schaffen also auch nicht, den Versicherungsnachweis zu erbringen. Und haben damit keinerlei Anspruch auf Sozial- und Versicherungsleistungen. Können sich nicht adäquat medizinisch versorgen lassen. Unsere Arbeit auf der mobilen Hilfe, also die Straßenambulanz quasi, beschränkt sich natürlich auf die einfachen Sachen bzw. oberflächliche Wunden, Infekte, tiefgründige Medizin, Diagnostik und so weiter können wir natürlich nicht machen. Wir sind quasi nur mit dem Feuerlöscher unterwegs. Der nächste Patient von Stanislav Nauka ist ein Pole. Ich brauche ein bisschen. Ich habe diese Papiere. Sie haben Papiere und brauchen ein Spray, wie das hier. Sind Sie denn versichert? Stanislav Nauka spricht mit dem polnischen Wanderarbeiter in dessen Muttersprache weiter. Auch wenn der Name Nauka polnisch anmutet, ist der Mediziner Deutscher. Seine Muttersprache Sorbisch ist eine slawische Sprache. Und so fällt dem Mediziner Polnisch nicht besonders schwer. Das schafft Vertrauen. Schnell erfährt der Arzt, dass der junge Mann hier schwarz arbeitet. Geld für eine Krankenversicherung hat er nicht. Es reicht nicht einmal für die Arzneimittel, die er dringend braucht. Das Spray, das der junge Pole für seine chronische Lungenerkrankung braucht, ist nicht an Bord. Der Mediziner schickt ihn weiter zu einer Schwerpunktpraxis. Dort erhalten Hilfsbedürftige die dringend benötigten Medikamente. Es werden Verbände gewechselt und es gibt Behandlungen, die auf der Straße nicht möglich sind. In einer dieser Praxen arbeitet Sibylle Quellhorst. Zusammen mit anderen Ärzten behandelt die Allgemeinmedizinerin mehrmals die Woche ehrenamtlich den ganzen Querschnitt der vom Wohlstand Abgehängten. Es halten sich viele in Deutschland auf, die arbeiten unter prekären Verhältnissen, die vielleicht auch nach ihrem Arbeitsleben durch Krankheit, durch Scheidung, plötzlich ihre Wohnung verlieren und aus dem Sozialversicherungssystem rausfallen. Es kommen häufig Leute, die keine 5 Euro oder 10 Euro für ihre Rezeptgebühr haben, aber chronisch krank sind und zum Beispiel einen Blutdrucksenker brauchen oder ein Zuckermedikament brauchen und das auch nehmen, da ganz verantwortungsvoll mit ihrer Krankheit umgehen und dann die Stellen suchen, wo ihnen die Rezeptgebühr entweder erspart wird oder Medikamente frei ausgegeben werden. Solche haben wir auch. Ist man chronisch krank, hat keine Versicherung und auch kein Geld, um privat seine Medikamente zu bezahlen, gleicht das einer tödlichen Trias. Die Behandlungskosten Nichtversicherter werden vom Sozialamt nur übernommen, wenn sie als Schwangere entbinden, plötzlich an starken Schmerzen leiden oder in akuter Lebensgefahr schweben. Chronisch Kranke mit Bluthochdruck, Diabetes, aber auch Depressionen oder gar Krebs zählen nicht dazu. Sie erfüllen nicht die Notfallkriterien und werden somit auch nicht behandelt. Mit fatalen Folgen. Da ein hoher Blutdruck zum Beispiel nicht wehtut, nehmen Betroffene die lebenswichtigen Blutdrucksenker gar nicht oder nur sporadisch ein. Doch dauerhaft hoher Blutdruck schädigt die Gefäße und so verschlechtert sich ihr Zustand stetig. Erst wenn dann die Herzkranzgefäße verstopft sind und ein Herzinfarkt droht, werden sie als kostspielige Notfälle in die Kliniken eingewiesen. So, was kann ich denn tun für Sie? Ja, vielleicht noch mal nach dem Fuß gucken, ob ich notfalls gerne das wegmachen oder eben noch mal überkleben. Mhm. Dann gucke ich jetzt mal ins Fuß. Ja, okay. Und Sie haben keine Krankenversicherung? Nein. Und gibt es denn irgendwelche chronischen Krankheiten, die Sie haben? Die Patientin lebt mal hier, mal da, manchmal bei Freunden oder Bekannten, ist immer auf Achse, wie sie selbst sagt. Die 53-Jährige trägt keine passenden Schuhe, hat keine Einlagen für ihre deformierten Füße. Das könne sie sich von ihrer Frührente einfach nicht leisten. Und so haben sich Wunden an ihren Fußsohlen gebildet, die sie erst selbst versorgt hat und die sich nun entzündet haben. Ihren Namen will sie nicht nennen, sie will nicht erkannt werden. Ich habe keine Krankenversicherung mehr. Also weil damals geheißen hat, als ich meine Rente bekam, eine uralte Versicherung, die hat sich da eingemischt und behauptet, ich wäre nie pflichtversichert gewesen, ich würde nicht in die Pflichtversicherung reinkommen. Und das stimmte nicht, ich war immer versichert. Und dann habe ich mich auch rückwirkend nicht mehr versichern wollen, denn das wäre zu teuer dann auch gekommen und jetzt auch über 100 € zu bezahlen. Mache ich auch nicht. Warum die ehemalige Angestellte nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung ist, bleibt unklar, auch nach mehrmaliger Nachfrage. Bei den Erzählungen der Frau beschleicht mich das Gefühl, irgendetwas stimmt hier nicht. Auch darum kümmere man sich in der Schwerpunktpraxis, sagt Sibylle Quellhorst. Der erste Weg ist zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, die wir ins Sozialsystem zurückzubringen. Und da gibt es halt viele Beratungsstellen. Ob das nun die Diakonie oder die Caritas ist, aber auch die behördliche Anlaufstellen gibt es ja auch. Und die klären den Rechtsanspruch, die gucken, hat hier jemand gearbeitet und wenn, wo hat er gearbeitet, wie ist das gewesen. Die versuchen sozusagen die Vergangenheit mit demjenigen aufzuarbeiten, um zu sehen, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die Leute zu versichern. Bei Ina Ratzlaff können sich Nichtversicherte, egal ob ehemals Selbstständige, Wanderarbeiter oder Obdachlose, beraten lassen. Die Sozialarbeiterin arbeitet bei der Caritas und hilft bei der Rückkehr in eine Krankenversicherung. Gemeinsam füllen Ina Ratzlaff und ihre Klienten Anträge aus, um berechtigte Ansprüche durchzusetzen und somit wieder in eine Krankenkasse zu kommen. Das heißt, man beantragt zunächst erstmal Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch. Meistens sind das dann nach dem Sozialgesetzbuch 12 oder 2, Arbeitslosengeld 2. Und darüber hat man dann die Chance, wieder in die Pflichtversicherung, in die gesetzliche Krankenversicherung reinzukommen. Und jetzt gerade der beste Zeitpunkt, weil seit dem 1.8.2013 bis Ende des Jahres gibt es einen sogenannten Schuldenerlass, dass die Leute, die halt eine ganz lange Versicherungslücke haben, egal wie lange, ohne Schulden die Möglichkeit haben, wieder in die Pflichtversicherung zu kommen. Neben dem Schuldenerlass für Nichtversicherte, die keine Leistungen, auch nicht im Notfall, in Anspruch genommen haben, stehen im Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden auch neue Regelungen für die Säumniszuschläge. Für die nicht gezahlten Beiträge müssen die Säumigen nun nur noch 1% Säumniszuschlag im Jahr zahlen, statt wie bisher 5%. Hatte man bei den Privaten seine Beiträge nicht bezahlt, erfolgte bisher automatisch eine Umstellung in den sogenannten Basistarif. Allerdings werden dort weiter hohe Beiträge fällig und die lassen den Schuldenberg eher wachsen als schrumpfen. Deshalb wurde für säumige Beitragszahler der Notlagentarif eingeführt, der bei der Überbrückung schlechter Zeiten helfen soll. In diesem Dschungel von Säumniszuschlägen, Beitragsrückständen, Zinsen und Tarifen könne man sich schnell verirren, sagt Ina Ratzlaff. Das glaubt man gern. Wie ergeht es dann aber erst Menschen, die die Spitzfindigkeiten der deutschen Sprache, besonders der Jurisprudenz, nicht verstehen? Denen einfach sprachliche Grundlagen fehlen, um das ganze verzwickte Gesetzeswerk und die Durchführungsbestimmungen zu begreifen. Das sei schwer, sagt die Sozialarbeiterin mit den schulterlangen schwarzen Haaren. Und so sind die meisten ihrer Kunden zugewanderte EU-Bürger, die aus dem Versicherungsraster gefallen sind. Da gibt es auch ganz viele, die leistungsberechtigt sind. Also es gibt ja auch polnische Bürger, die jetzt in dieser prekären Situation leben, die aber durchaus sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat. Sie wurden nur noch nie gefragt, weil die sprachliche Barriere so groß ist. Und das versuchen wir hier mit polnischen Sozialarbeitern herauszubekommen. Hat er Bauchschmerzen oder nicht Bauchschmerzen? Marsch, Bulle, Schucher. Alle Töne rausmarsch. Okay, warten wir mal ab, was sich tut. Ja. Vielleicht kann man ihm noch mal sagen, wenn der Stuhl schwarz ist, dann soll er Bescheid sagen hier, Schwestern Bescheid sagen. Jak kupę zrobisz na czarno? 10 Uhr, Mittwochmorgen. Krankenstube für Obdachlose. Die Visite ist bereits in vollem Gang. Sibylle Quellhorst geht von Zimmer zu Zimmer, schaut in die Akten, vergleicht Vorbefunde mit aktuellen Diagnosen, fragt die Patienten nach ihrem derzeitigen Befinden und ihren Problemen. Trotz guter Englisch- und Französischkenntnisse bleibt die Verständigung schwierig. In der Krankenstube für Obdachlose, wo eine zahlenmäßig wachsende Schar von Wanderarbeitern aus den östlichen EU-Staaten strandet, werden überwiegend slawische Sprachen gesprochen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kamen im vorigen Jahr über 1 Million Menschen nach Deutschland. 2/3 davon sind Einwanderer aus dem EU-Raum, vor allem aus Polen und Rumänien. Sie schuften in Deutschland für einen Hungerlohn auf dem Bau, in Hotels, im Pflegedienst und können sich aufgrund ihres geringen Einkommens oft weder eine Unterkunft noch eine Krankenversicherung leisten. Ja. Schmerzen? Wann ich immer bewegt, ne? Ich habe keinen Schmerz. Wann ich liegen oder sitzen und aufstehen, ich habe hier Schmerz. Mhm. Treten Sie drauf? Ganz leicht. Ja, ganz leicht. Nicht drauf laufen. Janusz Biel spricht als einziger der 4 Leute im Krankenzimmer Deutsch. Ohne seine Übersetzung würde die Verständigung mit der Ärztin nicht klappen. Er sei auf dem Bau tätig gewesen, erzählt der stoppelbärtige Mann mit den fehlenden Frontzähnen. Ich habe viel mehr aufgemacht, ne? Vor 6-7 Jahren hier in Deutschland. Ich habe Gewerbe aufgemacht, aber Chef hat mir Geld nicht bezahlen und hat Firmen zugemacht. Und jetzt keine Arbeit, keine Versicherung, gar nichts. Nach einer Notfalloperation am Knie wurde er so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus entlassen. Wer nicht zahlen kann, ist kein gern gesehener Gast in deutschen Kliniken, weiß Sibylle Quellhorst. Es ist so, dass ganz häufig die Krankenhäuser die Obdachlosen, ich sage jetzt mal so richtig böse, abkippen, so schnell wie geht in die Krankenstube. Und dann, gerade so, wenn es noch pflegerische Bedarfe gibt, wie Verbandswechsel oder Ähnliches, dann das in der Krankenstube fortgeführt wird. So, und die Leute, die nicht versichert sind, aber ein stationäres Krankheitsbild hatten, was versorgt werden musste im Krankenhaus. Wie zum Beispiel, was haben wir ja vorhin auch gesehen, da war einer, der hatte eine Hirnblutung und dem haben sie ein Loch in den Schädel bohren müssen, damit das Blut sozusagen abfließen konnte. Den haben sie schnell wie geht dann zur weiteren Versorgung in die Krankenstube getan. Und für genau diese Menschen ist die auch da. Die Krankenstube für Obdachlose wird aus Geldern der Caritas und der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Stadt Hamburg finanziert. Zunehmend werden nicht krankenversicherte EU-Bürger aufgenommen und deren Behandlungskosten übernommen. Janusz Biel ist einer von ihnen. Der Bauarbeiter kam nach Deutschland, als Polen EU-Mitglied wurde, aber noch nicht die volle Freizügigkeit hatte. Man durfte also nur mit einer Arbeitserlaubnis arbeiten. Doch die war kaum zu bekommen. Um trotzdem hier Geld verdienen zu können, arbeitete man als Selbstständiger mit Gewerbeschein. Das sei ganz einfach gewesen, erzählt der Wanderarbeiter. So einfach sei es eben nicht, sagt Desislava Koeva von der Beratungsstelle Obdachloser EU-Bürger. Die meisten waren und sind immer noch nicht auf diese Verantwortung, selbstständig zu sein, vorbereitet, können das auch nicht schaffen aufgrund fehlender Sprachkenntnisse. Und das wird von Auftraggeber bzw. Arbeitgeber gnadenlos ausgenutzt. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie eine Krankenversicherung haben sollten, beziehungsweise sobald sie in Deutschland die Gewerbe anmelden oder die Wohnadresse haben, dann sind sie verpflichtet, in Deutschland krankenversichert zu sein. Wollen sich die EU-Zuwanderer nachträglich in Deutschland krankenversichern, trifft sie das gleiche Schicksal wie all die anderen Nichtversicherten. Sie müssen die Beiträge rückwirkend seit ihrer gesetzlichen Versicherungspflicht nachbezahlen. Und auch bei ihnen gilt: Die einzige Möglichkeit, aus dem Dilemma herauszukommen, ist eine sozialversicherungspflichtige Anstellung. Doch solche Arbeit ist knapp. Und so arbeiten die meisten Zugewanderten im Niedriglohnsektor oder auf dem Schwarzmarkt, ohne Arbeitsvertrag und ohne Krankenversicherung. Natürlich bestehe auch für sie die Möglichkeit, sich als freiwilliges Mitglied der gesetzlichen Krankenkasse zu versichern, sagt die aus Bulgarien stammende Politikwissenschaftlerin. Aber die sei eher theoretischer Natur. 340 Euro für so eine Familie ist wahnsinnig viel. Vor allem viele haben auch schon zwei Gewerbe. Also das heißt, die Ehefrau hat ein Gewerbe, der Ehemann hat auch ein Gewerbe, weil die Auftraggeber bzw. die Arbeitgeber haben das verlangt. Und jetzt müssen beide getrennt die Beiträge aufbringen. Das ist zu viel, das ist nicht machbar. Gibt es in Bulgarien oder in den anderen Herkunftsländern keine Krankenversicherungen, die hier weiterhelfen könnten? Natürlich haben wir eine große gesetzliche Krankenversicherungskasse und meistens sind alle Bulgaren schon mal krankenversichert gewesen. Das heißt, alle Kinder in Bulgarien bis zum 18. Lebensjahr sind automatisch krankenversichert. Alle, die auf eine Art und Weise beschäftigt waren, sind krankenversichert gewesen. Man kann sich auch freiwillig weiter krankenversichern lassen. Ja, wenn man arbeitslos ist und arbeitslos gemeldet ist, dann bezahlt das weiter, das ist genauso wie hier, bezahlen weiter die Sozialämter. Und wenn man aber nicht arbeitslos gemeldet ist, kann man trotzdem weiterhin krankenversichert sein und freiwillig die Beiträge bezahlen. Die Beiträge für die freiwillige Krankenversicherung in Bulgarien würden sich auf nur ca. 8 Euro im Monat belaufen. Allerdings ist diese europäische Krankenversicherung, die man dafür bekommt, nur für kurzfristige Aufenthalte im Ausland gedacht. Sie hilft nicht weiter, wenn man in Deutschland lebt. In Rumänien sei es fast genauso, erklärt die rumänischstämmige Mirila Bart, eine Kollegin von Desislava Coeva. Jeder, der arbeitet, ist auch versichert. Bis zum 18. Lebensjahr ist familienversichert, also solange man in der Schule ist. Und das ist auch nicht teuer, das kostet bis zum 16, höchstens 15 Euro in dem Monat, die ganze Familienversicherung. Aber sobald du arbeitslos bist, dann bist du nicht mehr versichert. Dann hast du keine Versicherung mehr. Also Arbeitslosengeld bekommt man nur ein halbes Jahr und dann ist man weiter arbeitslos, aber ohne Leistungen. Und so kämen viele ihrer Landsleute ohne Krankenversicherung hierher. Es gäbe Abkommen und Verfahren, die eigentlich eine Finanzierung der Behandlungen in anderen EU-Staaten regelten, erklärt Olaf Vogan, der Vorstandsvorsitzende der AOK Bremen. Aber in der Praxis funktionierten die nicht. Es gibt ja auch Deutsche, die im Ausland Leistungen der dortigen Versicherung erhalten und denen wir dann wiederum die Aufwendungen erstatten, wenn ein Versicherter von uns ist. Ganz normal. Und im Übrigen haben die Menschen ja auch alle auf der Rückseite ihre Krankenversichertenkarte, die europäische Versichertenkarte, die sogenannte EHEC, mit der man europaweit Versicherungsschutz erlangt. Olaf Vogan ergänzt, dass diese Abkommen allerdings nur für Menschen gelten, die in ihren Heimatländern nachweislich Mitglied einer Krankenkasse sind. Rein praktisch ist es so, wenn wir solche Anforderungen schicken, entweder wird gar nicht reagiert oder wie wir hatten ja einen schönen Fall, da kam das Formular, das wurde einfach nur durchgestrichen und wieder zurückgefaxt. Die Sozialversicherungssysteme dort sind nicht in der Lage, sich mit uns auf Augenhöhe auszutauschen. Wahrscheinlich haben sie auch einfach die finanziellen nicht. Da ist jetzt kein Problem mit Polizei jetzt. Auch Andreas Stasiewicz arbeitet in der Beratungsstelle für obdachlose EU-Bürger. Gerade hat er ein Papier ausgefüllt, mit dessen Hilfe sich ein tschechischer Kloschar seinen gestohlenen Pass wieder besorgen kann. Andreas Stasiewicz spricht neben seiner Muttersprache Polnisch auch Tschechisch, Slowakisch, Russisch und etwas Deutsch, wie er bescheiden hinzufügt. Bei dem 54-jährigen, etwas beleibten Polen bekommen gestrandete EU-Bürger ein kostenloses Ticket zurück in ihre Heimat. Menschen, die in Deutschland keine Arbeit mehr finden, obdachlos sind oder keine Krankenversicherung haben und krank sind, nehmen das dankbar an. Dann ist das eine Katastrophe. Oder wenn wir fahren, dann fahren wir nach Hause. In Polen ist immer so, es reicht arbeitslos gemeldet zu sein. Muss man keine Leistungen beziehen, um Krankenversicherung zu genießen. Das bedeutet, wenn ich einen Obdachlosen nach Polen schicke und er geht zum Arbeitsamt und nur meldet sich, dass er arbeitslos ist, genießt automatisch Krankenschutz. Das klingt nach Abschiebung. Nein, lacht der Mann mit der großen Hornbrille. Bei offener Grenze kann man sowieso niemanden nach Polen, Rumänien, Bulgarien oder sonst wohin abschieben. Der wäre doch gleich wieder da. Er nennt das Rückführung in die Heimat, wo eventuell die Familie Halt gibt, man wieder krankenversichert ist, vielleicht eine Perspektive hat. Was ist besser, hier die Straße, ein bisschen Essen, Versorgung um die Ecke oder vielleicht doch ein bisschen Arbeit, Familie? Und ich bin total für Rückführung, aber organisierte Rückführung. Das schönste Projekt bezüglich Rückführung und Chancen ermöglichen habe ich in Bukarest gesehen. Mit Hilfe aus Italien, italienischen Gelder, schickt man gescheiterten rumänischen Migranten zurück nach Bukarest. Da ist eine Schule, machen einfache Ausbildung Richtung Altenpflege, lernen sie ein bisschen Italienisch und kommen schon zurück, vermittelt aus Ausgebildeten, und haben sie einen Arbeitsplatz. Also Rückkehrhilfe bedeutet nicht, das ist eine Verbannung oder Abschiebung. Bereite dich besser vor. Vorbereiten sollen hätten sich nicht nur die Leute, die sich aus den anderen EU-Ländern nach Deutschland auf den Weg machten. Auch in Brüssel hätte man sich vorbereiten müssen, um solche gravierenden Probleme bei der EU-Erweiterung zu vermeiden, die zwangsläufig auf die Zuwanderungsstaaten zugerollt sind. Wir haben vermutlich in Brüssel 100 Beamte, die sich nur damit beschäftigen, wie krumm eine Banane oder Gurke sein darf. Aber hat sich keine Gedanken gemacht bezüglich Sozialstandards. Das ist totales Versagen der Europapolitik. Die Folgeprobleme der EU-Erweiterung müssten endlich geregelt werden, sagt Andreas Tasiewicz und schlägt dabei mit der Faust auf den Tisch. Mit der Arbeitsmigration durch die EU-Erweiterung, aber auch wegen der Krise in den südlichen EU-Mitgliedstaaten, kommen immer mehr Leute ins Land, die nicht versichert sind und die Probleme vergrößern. Es müsste endlich ein grenzüberschreitender Versicherungsschutz her, der auch im Alltag etwas taugt, fordern Ärzte wie Stanislav Nauka und Sibylle Quellhorst. Und man müsse aufpassen, sagt Allgemeinmediziner Uwe Denker, dass uns das große Heer der Nichtversicherten, egal ob nun ehemalige Selbstständige, arme Rentner oder Wanderarbeiter, nicht wie eine Welle überrollt. Und in unserem Land zwischen den Meeren passt es gut. Wir sagen, wir betreiben hier Deichschutz gewissermaßen. Die Sturmflut, die uns droht, heißt Armut und wir sind also Deichschützer und wir geben Katastrophenmeldungen. Noch nicht Alarm, aber Katastrophenmeldungen. Da tut sich was, schützt die Deiche. Und wir schützen jetzt die Deiche provisorisch durch die Praxen ohne Grenzen. Das kann auf Dauer nicht ausreichen. Das wird nicht ausreichen. Da muss was anderes passieren. Deswegen erwarten wir Hilfe von der Politik. Uwe Denker und seine Kollegen fordern von den verantwortlichen Politikern einen Strukturwandel, einen nationalen Rettungsschirm für Mittellose, ein Gesundheitssystem, das sich aus allgemeinen Steuern statt aus individuellen Beiträgen finanziert und eine Basisversorgung für jedermann garantiert. Ihre ehrenamtliche Initiative sehen sie als Nothilfe, die auch auf Mängel in der Gesundheitspolitik aufmerksam machen soll. Das sind Aufgaben, die eigentlich der Staat wahrnehmen muss. Und wir nehmen nur vorübergehend diese Aufgabe wahr. Also wir wollen hier nicht eine feste Einrichtung sein und bleiben. Man sieht das ja an den Tafeln, sind es selbstverständliche Einrichtungen geworden. Das ist eben die Gefahr, dass es dann zur Gewohnheit wird. Aber wir wollen immer darauf hinweisen, dass das nicht zur Gewohnheit werden darf. Wir sind also nur vorübergehend tätig. Und Geld ist da. Geld ist da en masse. Es ist nur falsch verteilt. Man muss es gezielt einsetzen. Es ist viel Geld im Gesundheitssystem. Es wird viel verdient auch im Gesundheitssystem. Die Verteilung muss anders sein, muss anders werden. Das ist das Problem. Wir müssen den Politikern schon erzählen, was Trumpf ist. Und das tun wir auch. Rausgefallen. Leben ohne Krankenversicherung. Ein Feature von Dorothea Brummerloh. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Es sprach Claudia Mischke. Ton und Technik Ernst Hartmann und Kiwi Hornung. Regie Anna Panknin. Redaktion Hermann Theissen.